Erster Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn zu prüfen, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten. Zweiter, er antwortete ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schönes Wetter geben, denn der Himmel ist rot. Dritter, und am Morgen sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter, denn der Himmel ist rot und trüb. Ihr könnt das Aussehen des Himmels beurteilen, aber die Zeichen dieser Zeit versteht ihr nicht. Vierter, eine böse und untreue Generation verlangt ein Zeichen, aber sie wird kein anderes Zeichen bekommen als das Zeichen des Propheten Jona. Danach verließ er sie und ging weg. Fünfter, als die Jünger auf die andere Seite des Sees fuhren, vergaßen sie, Brot mitzunehmen. Sechster, Jesus sagte zu ihnen, passt auf und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Siebter, die Jünger dachten aber bei sich, er meint, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Achter, Jesus wusste, was sie dachten, und sagte, warum macht ihr euch Sorgen, ihr Kleingläubigen, weil ihr kein Brot mitgenommen habt? Neunter, versteht ihr immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote für die 5000 Menschen und wie viele Körbe ihr danach eingesammelt habt? Zehnter, und erinnert ihr euch nicht an die 7 Brote für die 4000 Menschen und wie viele Körbe ihr danach gefüllt habt? Elfter, wie könnt ihr nicht verstehen, dass ich nicht über Brot gesprochen habe, als ich sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Zwölfter, dann verstanden sie, dass er nicht den Sauerteig im Brot meinte, sondern die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Dreizehnter, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, was sagen die Leute, wer der Menschensohn ist? 14. Sie antworteten, manche sagen, er sei Johannes der Täufer, andere sagen Elias, und wieder andere sagen Jeremia oder einer der Propheten. 15. Er fragte sie, aber ihr, was sagt ihr, wer ich bin? 16. Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 17. Jesus antwortete ihm, glücklich bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht Menschen haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Mächte der Hölle werden sie nicht besiegen können. 19. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde verbietest, wird auch im Himmel verboten sein, und was du auf der Erde erlaubst, wird auch im Himmel erlaubt sein. 20. Danach befahl Jesus seinen Jüngern, niemandem zu erzählen, dass er der Christus ist. 21. Von diesem Zeitpunkt an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Er würde von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten getötet werden, aber am dritten Tag wieder auferstehen. 22. Petrus nahm Jesus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen, indem er sagte, Gott bewahre, Herr. Das darf dir niemals geschehen. 23. Aber Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist ein Hindernis für mich, denn du denkst nicht an das, was Gott will, sondern an das, was die Menschen wollen. 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir folgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich verliert, wird es finden. 26. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Oder was kann ein Mensch geben, um seine Seele zurückzubekommen? 27. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem Menschen nach seinen Taten vergelten. 28. Wahrlich, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht erleben, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen.